Bitti an. Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Cevik. Ich bin der diensthabende Arzt auf der Station. Ich würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, klar. Okay, kurz zum Ablauf. Ich werde Ihnen jetzt ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen und dann direkt auch zu Ihrer Beschwerde übergehen. Wenn Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, geben Sie mir bitte ein Zeichen und dann machen wir eine kurze Pause, okay? Okay, sehr gut. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Kevin Jäger. Könnten Sie mir bitte Ihren Vor- und Nachname kurz buchstabieren? Ja, der Vorname ist Kevin, Kevin, und Jäger, JA Umlaut, GER, Jäger. Okay. Herr Jäger, wann sind Sie genau geboren? Am 12.08.2003. Ich werde also in Kürze 19 Jahre. 12. 8. 2003, genau. Okay, und wie viel wiegen Sie zurzeit, Herr Jäger? Oh, nicht so viel, 67 Kilo. 67. Und wie groß sind Sie? 1,80 Meter. 80, okay. Und sind Sie ledig, oder? Ja, ich bin ledig. Okay. Welche Beschwerde haben Sie, Herr Jäger? Ich habe schon so lange Fieber und fühle mich eigentlich schlecht. Und ich habe irgendwie ganz starke Beschwerden beim Schlucken. Also ich habe immer so ein Widerstandsgefühl und es tut auch weh. Und ja, ich habe Kopfschmerzen, ein bisschen Bauchschmerzen. Und ich habe das Gefühl, dass hier so die Lymphknoten angeschwollen sind. Ja, das Wo? fühlt sich hier so am Hals, ne? Ja. Und ich fühle mich total schlapp. Und jetzt, nachdem das schon so lange geht, habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal dringend zum Arzt gehen. Okay. Und seit wann haben Sie diese Beschwerde? Das geht jetzt schon die dritte Woche. Dritte Woche. Ja. Okay. Und Ihre Beschwerden sind anhaltend oder geht es manchmal weg? Nein, das ist eigentlich schon die ganze Zeit, dass ich mich so schlapp fühle und auch, dass ich diese komischen Halsschmerzen habe. Oder dieses Kloßgefühl so. Und Ihre Lymphknoten ist schmerzhaft oder schmerzlos? Das tut auch ein bisschen weh, ja. Also ich merke es, dass die dick sind und ja, auf Druck ist das auch ein bisschen schmerzhaft. Und sind diese Lymphknoten hart oder weich, zum Beispiel wie Gummi oder Ich glaube eher weich. weich? Okay. Das müssen Sie dann selber mal untersuchen, glaube ich. Ja, natürlich. Okay. Und könnten Sie mir bitte Ihre Kopf- oder Bauchschmerzen beschreiben, stechend, drückend oder wellenförmig, krampfartig? Ja, eher drückend würde ich sagen, drückend. Und so links im Bauch, so habe ich so ein Druckgefühl auch. Okay, und haben Sie zu Hause Ihre Fieber gemessen? Ja, ich habe das mal gemessen, da war das fast bei 39. 39, okay. Und haben Sie irgendwelche andere Beschwerden, zum Beispiel Übelkeit, Erbrochen, Husten, Atemnot? Nee, sowas habe ich eigentlich nicht. Nur dieses völlig K.O. fühlen, dass ich mich so schlapp fühle. Okay. Und haben Sie Gelenkschmerzen oder Muskelkater? Nee, das würde ich jetzt nicht so sagen. Das Gefühl habe ich nicht, nein. Okay, und waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, im Ausland war ich nicht. Okay. Und gibt es etwas, was diese Beschwerde verstärkt oder lindert? Zum Beispiel Ihre Schluckbeschwerden nach dem dem Essen oder nach hartigen oder festigen oder Flüssigkeit Ja, essen, ich weil glaube, diese Flüssigkeiten Schmerzen. rutschen besser. Und ja, wie immer, wenn man so ein bisschen Schluckbeschwerden hat, kühle Sachen rutschen besser als warme. Und ich meine, jetzt ist ja sowieso draußen warm, da trinkt man gerne was Kühles. Aber ja, tatsächlich bin ich ein bisschen kaufaul und esse lieber Sachen, die so ein bisschen weich sind, ja. Okay. Aber haben Sie nie erbrochen, oder, Herr Jäger? Nee, erbrechen, also übergeben musste ich mich nicht, nein. Okay. Gut, und wenn wir eine Schmerzskala haben, wobei, ja, von 1 bis 10, wobei 1 sehr geringe, 10 unerträgliche Schmerzen. Wie schätzen die Schmerzen ein, Kopf- und Bauchschmerzen? Ja, vielleicht so zwischen 4 und 6, würde ich sagen, je 4 nach und 6. Tagesform. Okay. Okay, und strahlen die Schmerzen in eine andere Körperregion aus, Herr Jäger? Nee, eigentlich nicht. Okay. Und sind bei Ihnen irgendwelche Vorerkrankungen bekannt? Nee, eigentlich, ich bin ja noch so jung, also ich habe eigentlich sonst nichts. Ich meine, ich habe schon so ein paar Unfälle gehabt, ne? Also ich hatte mal eine gebrochene Nasenscheidewand, da habe ich einen Schlag drauf bekommen. Und als Kind hatte ich mal Wurden eine Sie schon mal Lungenentzündung. operiert? Gegen Schade, Nasenscheidewandfraktur? Ja, das ist gerichtet worden, aber ja, das ist auch schon wieder 2 Jahre her, 3 Jahre her. Und jetzt habe ich seit kurzem, ja, seit 5 Wochen, ist die Achillessehne an dem einen Bein ein bisschen entzündet. Und als ganz kleines Baby hatte ich mal eine Lungenentzündung, das haben meine Eltern mir erzählt. Und was ich tatsächlich nicht gut vertragen kann, ich kriege von Sonnenbestrahlung kriege ich einen Ausschlag. Ich muss also die Sonnenbestrahlung vermeiden, muss mich entweder gut eincremen oder eben Sonnenhut tragen, Sonnenbrille, weil ich sonst Probleme kriege. Okay. Hatten Sie vorher ähnliche Beschwerden, Herr Jäger? Nein, so schlecht ist es mir überhaupt noch nie gegangen. Und haben Sie Probleme beim Stuhlgang oder Wasserlassen? Nee, das eigentlich nicht. Also ich habe, das fällt mir schon auf, ich habe ordentlich Blähungen, ja. Ja, das hatte ich früher, glaube ich, nicht. Aber das ist im Augenblick schon so ein bisschen unangenehm. Jetzt haben Sie Blähung. Okay. Aber haben Sie keine Beschwerde beim Stuhlgang oder was Beim alles? Okay. Stuhlgang selber nicht. Nee, das sieht alles normal aus. Okay, und hat sich Ihr Gewicht in letzter Zeit oder Ihr Appetit verändert? Ja, der Appetit ist im Augenblick wirklich nicht so doll, das stimmt schon, aber ich glaube, ich habe nicht noch abgenommen. Aber haben Sie ein bisschen Appetitlosigkeit in letzter Zeit? Ja, zurzeit, ja, einfach weil ich so schlecht drauf bin, dann schmeckt einem das Essen nicht. Und haben Sie Nachtschweiß, Herr Jäger? Nee, Schwitzen nachts Sie nachts? schwitzen tue ich nicht. Schwitzen Okay. tue ich nicht, aber ich schlafe nicht wirklich gut. Also ich schlafe unruhig zurzeit. Beim Einschlafen oder Durchschlafen? Eher beim Durchschlafen, würde ich sagen. Durchschlafen. Gegen Schmerzen oder der Ich andere? weiß, ich kann es gar nicht sagen, was mich aufweckt, aber irgendwie bin ich unruhig nachts, ja. Okay. Und haben Sie Stress bei der, zum Beispiel in der Schule oder zu Hause? Eigentlich nicht so besonders, nö. Also ja, in der Schule hat man immer, also bei der Ausbildung hat man immer mal Stress, aber jetzt nicht so schlimm. Okay, und haben Sie Rückenschmerzen, Herr Jäger? Rückenschmerzen? Genau. Nee, der Rücken tut nicht weh, nee, eher so der Bauch. ne, was ich schon sagte. Okay, gut. Und wurden Sie schon einmal operiert? Nein, operiert wurde ich noch nie. Okay, und sind Sie vollständig geimpft gegen Covid und auch Kinderkrankheiten? Ja, also als Kind, und da bin ich natürlich gegen alles Mögliche geimpft worden, und jetzt gegen Covid bin ich auch komplett geimpft, ja. Gut, das ist gut für Sie. Okay, und gibt es in Ihrer Familie besondere Krankheiten? Ja, meine Mutter, die hat einen Diabetes, und auch ja, relativ ausgeprägt, obwohl die ja noch gar nicht so alt ist. Die hat auch schon ein bisschen Probleme an den Augen, ne? Dass die Netzhaut ein bisschen geschädigt ist. Und mein Vater ist ganz jung gestorben. Der hatte einen Schilddrüsenkrebs. Der ist nur 43 Jahre alt geworden. 43 Jahre alt, es tut mir wirklich sehr leid. Herzliches Beileid, Frau Herr Jäger. Gegen Schilddrüsenkrebs, okay. Ja. Und haben Sie feuchte Hände oder zum Beispiel trockene Haut? Das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Nö. Oder Haarausfall zum Beispiel haben Sie in letzter Zeit? Haarausfall habe ich auch nicht, nein. Okay, gut. Haben Sie Herzschlagen, Herzpochen, Stolpern in letzter Zeit, haben Sie bemerkt? Ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay, nein, nein. Das ist gut. Okay. Und nehmen Sie Medikamente regelmäßig? Ja, also wegen der Haut muss ich manchmal Cortisonsalbe nehmen, wenn das gerade irgendwie doch ein bisschen viel Sonne abbekommen hat. Und dann habe ich jetzt auch mal versucht, gegen das Fieber Paracetamol zu nehmen und gegen die Kopfschmerzen, aber das hat nicht wirklich viel gebracht. Aber das habe ich eigentlich immer im Haus, wenn mal was ist. So. Okay, und rauchen Sie, Herr Jäger? Ja, regelmäßig rauchen tue ich nicht. Ich rauche hin und wieder mal mit, was weiß ich, wenn irgendein Fest ist oder so, aber regelmäßig rauchen tue ich nicht. Nein. Okay, und seit wann? Ja, so lange darf ich ja noch nicht, aber ja, so vielleicht so seit ich 16 bin, also 3 Jahre. Aber wirklich nur sehr sporadisch. Aber nicht regelmäßig, okay. Nein, nein, ich nur hin und wieder mal. Okay, gut. Und trinken Sie regelmäßig Alkohol? Nein, auch da, also kann ich mir gar nicht erlauben, so neben der Arbeit. Also hin und wieder mal, wenn ein Fest ist oder wenn man zusammensitzt, was weiß ich, Besuch hat oder so, dann trinke ich mal 2 Bier oder so, aber nicht regelmäßig. Okay. Und nehmen Sie die Frage nicht persönlich. Ich muss diese Frage alle Patienten stellen. Hatten Sie irgendwann einmal mit Drogen Kontakt, Herr Jäger? Mit Drogen? Nee, das ist zwar auf dem Schulhof immer verkauft worden, aber ich habe da nie mitgemacht. Nein, nein, mit Drogen habe ich nichts, keine Erfahrung. Und außer Sonnenbestrahlung, sind bei Ihnen irgendwelche Allergie oder Unverträglichkeit bekannt? Ja, ich habe noch Heuschnupfen, also im Frühling. Heuschnupfen. Weil wenn die Gräserpollen unterwegs sind, dann... Gräser und Pollen? Sie haben gesehen. Gräserpollen, ja. Okay. Und dann, wie äußert sich die? Dann, ja, dann habe ich halt eine Laufnase und also so Schnupfen und die Augen sind auch so ein bisschen gerötet. Okay. Gut. ich kontrolliere sofort. Okay. Beschwerden, Flüssigkeit, Kopfschmerzen. Okay. Okay, ich habe alle meine wichtige Frage gestellt. Herr Jäger, möchten Sie etwas hinzufügen? Tja, ich möchte natürlich jetzt gerne wissen, was mit mir los ist. Es ist ja kein Zustand, dass ich so rumhänge. Ich wollte jetzt eigentlich Urlaub machen und das kann ich ja so gar nicht. Aber ja, was ist denn los mit mir? Was kann das denn sein? Nicht, dass ich auch irgendwie wie mein Vater eine Krebserkrankung habe. Da habe ich natürlich ein bisschen Angst davor. Natürlich, ich kann Sie nachvollziehen, Herr Jäger. Aber ja, ich möchte Sie beruhigen, weil Krebs ist nicht 100% erblich ist. Und aber natürlich, wir müssen kontrollieren Ihren Halsbereich und Ihre Schilddrüse. Aber das kann mehrere Ursachen haben und es ist zu früh, um etwas zu sagen. Und deswegen, bevor ich etwas Falsches sage, würde ich abwarten, bis ich die Untersuchungen durchgeführt habe, Herr Jäger. Ja, was Und machen Sie denn für Untersuchungen mit mir? ja, zuerst natürlich muss ich die körperliche Untersuchung und dann Blut abnehmen. Und dann eigentlich, ich würde eine Ultraschall im Halsbereich, besonders Schilddrüse Ultraschall anfordern. Und nach der Untersuchung oder nach der Ergebnisse können wir wieder über Ihre Diagnose und Behandlung sprechen. Okay, das klingt vernünftig, ja. Okay, Danke gut. sehr. Ich habe einige Fragen. Einige gleich. Wieder, ich habe wieder vergessen. Sie sind nicht verheiratet, haben aber eine Freundin, mit der Sie zusammen sind. Ah, super. Das stimmt, ja. Woher wissen Sie das, Herr Ja. Gündes? Okay. Aber Ja, sie also wächst. er hat tatsächlich eine Freundin und ja, das Besondere ist, diese Freundin ist auch krank. Die hat die gleichen Symptome. Ja, okay, danke schön. Haben Sie Heiserkeit? Heiserkeit? Ja. Nicht, nee. Haben Sie eine Wunde im Mund? Mund? Nö, nö. Gibt es eine Farbänderung in Ihrem Körper? Was für Veränderungen? Ah, ach so. Nee. Nee, die Farben sind alle normal, würde ich sagen. Da ist nichts anders. Also Dankeschön. höchstens, wenn ich Fieber habe, dass ich eine rote Birne habe, ja, dass ich einen roten Kopf habe, wenn ich so Fieber habe. Ja. Aber sonst nicht. Haben Kollegen noch andere Fragen? Hallo? Sind Sie schon Okay. auf der Spur? Wissen Sie, was das ist? Entschuldigung. Wissen Sie, was es ist? Haben Sie eine Spur? Meine Verdachtsdiagnose. Ja? Ja, natürlich. Ja, Jetzt. gut. Okay. Ja, aber nach die Frage von Herrn Gündüz. Ah, okay. Okay, Ja, das, ja. ja, Ich war natürlich. geizig. Ich war geizig Genau. mit der Information, ja, gebe ich Genau. zu. Herr Günther, haben Sie die Patienten im Computer unter Namen abgelegt oder Ja, haben Sie die alle im Kopf? alle im Kopf. Ist ja Wahnsinn. Ja, also sie kann man nicht hinters Licht führen. Letzte 5 Monaten zusammen gehabt. Diese. Zweimal sogar. Ja, nee, 5 Monate haben Sie recht. Mit Frau Gürbis haben wir den einmal gemacht Ja. und im Januar einmal mit Emre. Ja. Ja, Zweimal. ja, Wahnsinn. Also unglaublich, dass Sie das alles noch wissen. Sagenhaft. Ich weiß das nicht mehr. Ja, super. Ich muss tatsächlich immer erst wieder nachlesen. Wobei, dann fallen mir die Details schon auch wieder ein. Und ja. Sie sagen Bescheid, wenn es losgehen kann. Okay. Wir Okay. können anfangen, wenn Sie Gut. möchten. Ja, ich hoffe, ich kann es schaffen. Okay. Hallo, schönen guten Tag, Frau Oberärztin. Wenn Sie, ja, ich habe heute einen neuen Patienten aufgenommen. Wenn Sie Zeit hätten, würde ich gerne mit Ihnen besprechen. Sehr gut, ja, okay. Okay. Kevin Jäger, einen Moment, ich habe wieder vergessen, ob, okay, 19 Jahre, stellte sich bei uns wegen seit 3 Wochen bestehender, anhaltender Fieber, Schluckstörungen, Cephalgie, drückende Cephalgie und auch drückende linksseitige Bauchschmerzen vor. Die Schmerzintensität wurde mit 4 oder 5 von 10 bewertet. Er klagte auch über schmerzhafte und weiche Lymphknötchen im Halsbereich, Flatulenz und Fatigue. Er habe zu Hause seine Temperatur 39 gemessen. Ui. Und er könne Flüssigkeit und Weichessen essen, aber harte Essen könne er nicht so einfach. Also der hat richtig Schluckbeschwerden, ja? Genau, genau. Und früher habe er keine ähnlichen Beschwerden. Und die Frage nach Auslandsreisen wurde verneint. An Vorerkrankungen war unauffällig. Nur früher wurde bei ihm eine Achillessehneninfektion festgestellt, aber zurzeit habe er keine Beschwerde und er wurde keine operiert. Und er wurde noch nicht operiert, aber ja, genau. Aber er habe Nasen Septalfraktur. Gelitten. Und er ist vollständig geimpft. In der Familienanamnese fanden sich bei Mutter Diabetes mellitus und auch Makuladegeneration. Und bei Vater, leider, er ist an Thyroidkarzinoma gestorben mit 43 Jahren. Vegetativanamnese war unauffällig bis auf nur Durchschlafstörungen und sein Appetit in letzter Zeit ein bisschen verändert. Und ja, kann man sagen, Appetitlosigkeit, aber nicht so. Ja. Eingeschränkt zumindest. Genau. Und er nehme, in Bezug auf Medikamente, nehme er oder wende er nur gegen Haut. Bei ja, Entschuldigung, Sonnenbestrahlung eine Cortisol-Salbe an und manchmal bei Bedarf gegen Kopfschmerzen und Fieber Paracetamol. Und er rauche nicht regelmäßig, aber hin und wieder. Er raucht seit ungefähr 3 Jahren. Er trinke nicht regelmäßig Alkohol und die Fragen nach Drogen wurden verneint. Bei ihm sind Allergien nur gegen Gräse und Pollen bekannt und auch Sonnenbestrahlung. Die allergische Reaktion äußert sich Hautausschlag, Nasenverstopfung und ja, gerötete Nase. Ja, das war's. Und kann ich meine Verdachtdiagnose sagen? Ja. Okay, aufgrund der erwähnten Angaben gehe ich vom Verdacht auf EBV-Infektion aus. Aber natürlich zum Ausschluss von Thyroidkarzinoma muss man Thyroid-Ultraschall anfordern, ja, wegen Familiengeschichte. Ja. Und ja. und differenziell diagnostisch kommen Tonsillitis, Pharyngitis oder auch ja die schlimmste Situation Thyroidalkarzinom in Betracht kommen. Oder auch, was wäre noch denkbar? Junger Mann, geschwollene Lymphknoten. Lymphoma könnte sein. Genau, Hodgkin, ne? Hodgkin oder Non-Hodgkin. Könnte sein. Und zur weiteren Abklärung empfehle ich folgende Untersuchung. Zuerst natürlich körperliche Untersuchung und Labor ist sehr wichtig. Worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ja, Lymphknoten abtasten ist sehr wichtig. Konsistenz, Farbe oder zum Beispiel Größe ist sehr wichtig. Und leider, ich habe total vergessen, wie hat oder haben die Schwellung oder ihre Lymphknoten in letzter Zeit verändert als Größe. Und, aber natürlich, wir müssen gucken. Ja, das merken Sie ja bei der körperlichen Untersuchung dann, ne? Aber wonach gucken Sie noch bei der körperlichen Untersuchung direkt? Eigentlich Bauchabtasten ist sehr wichtig, weil bei der EBV-Infektion kann man große, ja, Milzvergrößerung oder Splenomegalie abtasten. Genau. Und deswegen, wir müssen überprüfen. Ja. Und wenn mein Verdachtdiagnos bestätigt wird, natürlich. Was machen Sie denn erst noch, bevor Sie behandeln? Bevor Sie behandeln, aber was machen Sie labortechnisch denn? Labortechnisch, ja. Wir können EBV-Antikörper überprüfen und auch wir müssen Leberwerte kontrollieren. Und kleines Blutbild, CRP und PSG ist sehr wichtig. Wir müssen natürlich gucken. Es gibt einen Schnelltest. Herr Gündes hat das gerade reingestellt. Es gibt einen Schnelltest, der, ich glaube, die Antikörper zeigt, ne? Genau. Ja. Wie heißt denn diese Infektion mit dem vollen Namen? Und was gibt es für andere Bezeichnungen dafür? Ja, wie sagen EBV. Kissing Disease, ja. Kissing Disease. Und Pfeiffer-Drüse-Entzündung oder ich eigentlich Pfeiffer jetzt habe ich... Drüsenfieber, ja. Ja, genau, Pfeiffer-Drüsenfieber. Ja, und dann noch ein bisschen wissenschaftlicher. Infektiös Mononukleose kann man sagen. Ja, Mononukleose, ganz genau. Genau. Also eine Krankheit mit vielen Namen, ja. Also Epstein-Barr-Virus-Infektion, Mononukleose, pfeifisches Drüsenfieber. Ah, ja, guck mal. Herr Gündes sagt Studentenfieber. Das ist die abgeschwächte Version von Kissing Disease, ja. Genau. Okay. Und gut. Bei Kindern kann mit viele bösartige Erkrankungen verwechseln. Und deswegen eigentlich Blutausstrich ist sehr wichtig. Genau. Wir können überprüfen die Blutzelle. Und nach der Blutausstrich kann man einfach oder mehr klar sagen oder sprechen. Ja, genau. Gut. Wenn sich das bestätigt, was ist dann die Therapie? Ja, eigentlich, wir empfehlen normalerweise symptomatische Therapie oder Behandlung. Und ungefähr nach 10 Tagen oder 2 Wochen geht alles wieder besser und normal. Natürlich Flüssigkeitgabe oder Paracetamol oder Ibuprofen kann man nehmen. Ja, und wie ist das mit körperlicher Belastung? Ja, natürlich muss man zu Hause bleiben und man sollte nicht belasten, körperliche belasten besonders. Worauf muss man insbesondere achten, auch in der nächsten Zeit? Eigentlich. Was, ich weiß. Ja, was bleibt eigentlich noch relativ lange so ein bisschen sensibel? Die Milz bleibt noch relativ lange sensibel. Ja, also man sollte nicht gerade boxen oder ach so, was weiß ich, genau, Baumklettern, wegen, irgendwie gefährliche Sportarten. Ja, wegen Spinomegaly oder der genau, andere. Okay. Nee, genau, dass man diese ohnehin geschwollene Milz nicht noch durch ein Trauma jetzt irgendwie in Gefahr bringt. Hm? Ja, genau. Okay. Ja, für Milzstruktur muss man darauf achten. Okay, genau, Sie haben recht. Gut, hier waren noch ein paar Fragen. Was spricht gegen ein Ösophaguskarzinom? Spricht gegen, ja, genau. Was dagegen spricht? Eigentlich Fieber. Ja, genau. Bauchschmerzen. Und genau. Ja, sprechen für Ösophaguskarzinom gegen. Ja, und genau. Ja, eigentlich nur vielleicht Schilddrüse oder Thyroidkarzinom ist, ja, muss man natürlich ausschließen. Genau, da haben die Prüfer auch nachgefragt, gibt es da ein erhöhtes Risiko? Gibt es ein erhöhtes Risiko, weil der Vater ein Schilddrüsenkarzinom hatte? Die sagen, es gibt keine genetische Prädisposition. Das, ja, wahrscheinlich ist das auch so ein bisschen Meinungsgeschichte. Also die Prüfer haben gesagt, es gibt für Schilddrüsenkarzinom keine Prädisposition. Aber ich denke mal, die individuelle Sensibilität, also die individuelle Angst ist einfach da. Mhm. Ja? Weil die Leute das kennen und die Symptome kennen. Und insofern würde man natürlich in solch einem Fall immer sehr genau hingucken und auf alle Fälle da einen Ausschluss machen. Ne? Natürlich. Ja, ja, gut, dann bin ich gespannt, was bei Ihren Untersuchungen rauskommt, ob sich das bestätigt, dass der Herr Jäger wirklich Mononukleose hat. Halten Sie mich über die Ergebnisse bitte auf dem Laufenden. Und dann schauen wir, der kann aber dann wieder nach Hause gehen, ne? Ja, der kann natürlich nach Hause, muss sich aber in Quarantäne begeben, so, ne? Genau, und zu Hause bleiben. Okay. Mhm. Gut, alles klar. Alles klar, gut. Danke sehr. Vielen Dank. Wieder eine sehr schöne Anamnese gemacht und Sie haben auch eine sehr schöne Präsentation gemacht, wirklich. Danke sehr, vielen Dank. Also, ich würde sagen, da gibt es nichts dran zu meckern. Ja. Vielen Dank. Herr Gündes, was sagen Sie? Sehr gut Anamnese gemacht hat alle. Danke. Ja. Ja, also auch wenn Sie jetzt eine Woche lang Ruhe vor mir haben, am nächsten Donnerstag, also Donnerstag in einer Woche, das läuft. Ja? Gut. Ja, natürlich.